Super Bowl und Grammys. Es gibt nicht viele Live-Übertragungen, für die sich mehr Zuschauer vor dem Fernseher versammeln als das Endspiel im American Football und die Preisverleihung der amerikanischen Musikindustrie. Super Bowl und Grammys, das sind gesellschaftliche Großereignisse in einer Gesellschaft, die immer mehr an Zusammenhalt verliert und deren Politiker immer mehr polarisieren. Im November wird ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den ersten afroamerikanischen Präsidenten gewählt und er oder sie wird weiß sein. Schwarz dagegen waren die Hauptdarsteller bei Super Bowl und Grammys. Klaus Walter über die neue Politisierung des Pop. Binnen weniger Tage erleben die USA zwei spektakuläre Auftritte von afroamerikanischen Popstars. Zwei Auftritte mit politischer Sprengkraft. Beim Super Bowl präsentiert Beyoncé ihren neuen Song Formation. Ihre Tänzerinnen tragen schwarze Lederjacke und Barett, die Uniform der Black Panther Party. Sie posieren mit geballter Faust und einem Schild, auf dem steht Gerechtigkeit für Mario Woods. Der junge Afroamerikaner wurde im Dezember in San Francisco von der Polizei erschossen, durchlöchert von 20 Pistolenkugeln. Ein weiterer Fall in einer schier endlosen Serie von tödlicher Polizeigewalt gegen Schwarze. Gegen diese schwarze Serie hat sich in den USA eine Bewegung formiert. Black Lives Matter, schwarze Leben zählen. Auch Beyoncé beruft sich bei ihrem Super Bowl-Auftritt auf diese Bewegung und bekommt Gegenwind von einem prominenten weißen Politiker und Polizeiverteidiger. Beyoncé habe diese Plattform missbraucht, um Leute zu attackieren, die ihr Leben riskieren, um uns zu beschützen, sagt Rudolph Giuliani, weißer Republikaner, berühmt geworden als Bürgermeister von New York und als Verfechter von Zero Tolerance. Null Toleranz gegen Gesetzesbrecher jeder Art. Wenn ein weißer Politiker einen schwarzen Superstar so offen kritisiert, dann ist klar, das Klima in den USA wird rauer. Und noch ein bisschen rauer als beim Super Bowl geht es eine Woche später bei den Grammys zu. Ich bin der Bodensatz der Menschheit. Meine Haare sind kraus, mein Schwanz ist groß, meine Nase ist rund und breit. Ihr hasst mich, nicht wahr? Ihr hasst mein Volk, ihr wollt unsere Kultur auslöschen. The Blacker the Berry, damit beginnt Kendrick Lamar seine Show bei den Grammys. Mehr eine Kriegserklärung als eine freundliche Begrüßung. Der schwarze Rapper und seine Crew performen in Häftlingsklamotten hinter Gefängnisgittern oder aneinander gekettet, wie zur Zeit der Sklaverei, die Chain Gangs auf den Plantagen. 5 Grammys hat Kendrick Lamar bekommen für sein Album To Pimp a Butterfly. Allerdings nicht in der Königsdisziplin. I want to thank the fans for the last 10 years. Der Grammy für das beste Album des Jahres ging an Taylor Swift. Für Lamar bleibt der Song des Jahres. Niggas gonna be alright. Kendrick Lamar bei den Grammys mit dem Song des Jahres. Im Hintergrund erinnert ein riesiges Leuchtfeuer an die Verbrechen des Ku Klux Klan. Niggas gonna be alright ist die Hymne der Bewegung Black Lives Matter. Im Video wird Kendrick Lamar von einem weißen Polizisten abgeschossen. Ein Albtraum. Am Ende wacht er auf mit einem Lächeln auf den Lippen. Nach seinem furiosen 6-Minuten-Auftritt steht Lamar im Dunkeln, hinter sich der Grundriss des afrikanischen Kontinents. Das Publikum bei den Grammys tobt, es gibt Standing Ovations. Nach dieser Show versteht man die New York Times. Die nannte Kendrick Lamar einen Evangelisten der Black Power. Auch der Präsident gratuliert. Kendrick Lamar arbeitet für eine bessere Zukunft unseres Landes, twittert Barack Obama. Beyoncé und Lamar sind nur zwei von vielen afroamerikanischen Stars, die sich lauter und deutlicher zu Diskriminierung und Gewalt äußern. Die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft führt auch zu einer Politisierung im Pop. Nehmen wir Killer Mike. Der schwarze Rapper engagiert sich im Wahlkampf für Bernie Sanders, den Konkurrenten von Hillary Clinton aus dem eigenen Lager der Demokraten. Und Killer Mike tut das mit einer fulminanten Rede im Duktus eines Martin Luther King oder im Duktus eines Malcolm X. Make sure that wherever you go, you take the name, the ideas, the philosophy and the ideology of Bernie Sanders there, and you make sure when you leave, they are on fire because they have felt the burn. Feel the burn, brüllt Killer Mike, ein Wortspiel mit dem Namen von Bernie Sanders und to burn, brennen. Die Leute sollen das Feuer spüren, das die Ideen des Bernie Sanders ausstrahlen. In seinem Furor für Bernie überschreitet der Rapper auch schon mal die Grenzen des guten Geschmacks. Ein Uterus allein reicht nicht für den Job des Präsidenten. Die nicht so charmant attackierte Kandidatin zeigt sich wenig erschüttert. Hillary Clinton stützt sich auf das Establishment der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Betonung auf Establishment. Gut möglich, dass gerade jüngere Afroamerikaner sich eher zu Bernie Sanders hingezogen fühlen, dank der neuen Black Power à la Beyoncé, Kendrick Lamar oder Killer Mike. Oder Kanye? I miss the old Kanye, straight from the gold Kanye, chop up the soul Kanye. Wenn Kanye West nicht gerade über sein Lieblingsthema redet, über Kanye West, dann verschärft auch der populärste Rapper unserer Zeit den Ton. An Pitchfork, Rolling Stone, New York Times und andere weiße Publikationen: Bitte hört auf, über schwarze Musik zu schreiben. So Kanye West kürzlich über Twitter. Und weiter? Ich liebe, liebe, liebe euch weiße Leute, aber ihr versteht nicht, was es bedeutet, ein Urenkel von ehemaligen Sklaven zu sein. Der Wind dreht sich. Für Leute wie Kendrick Lamar und Kanye West ist das Projekt Integration gescheitert. Also gehen sie auf Konfrontation.